Klagen Sie nicht so. Waren Sie nicht soeben selbst in Atlantis? Und haben Sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum Ihres inneren Sinns? Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbart? Und noch eins, mein Lieber, sollten Sie nächstens einmal jungen Leuten vom Schlage des Anselmus begegnen, so verraten Sie ihnen ruhig, dass ich noch zwei Töchter habe und für jede als Mitgift einen goldenen Topf. Der goldene Topf nach dem gleichnamigen Kunstmärchen von E.T.A. Hoffmann. Die Sprecherinnen und Sprecher in ihren Rollen: Kurt Haas, Erzähler, Hans Kaninenberg, Anselmus, Hans Mahnke, Archivarius Lindhorst, Elsa Pfeiffer, das alte Äpfelweib, Ingeborg Engelmann, Serpentina, Kurt Condé, Registrator Heerbrand, Gerd Fricke, Konrektor Paulmann, Ortrud Bechler, Veronika, Ingeborg Schubert, Angelika. Ferner wirkten mit Hildegard Gehry, Irmgard Pfeuffer, Fritz Albrecht, Kurt Box, Hans Lindeck, Walter Thurau, An- und Absage Bert Linnemann. Ton und Technik Hans Schaffner und Ingeborg Hasse. Musik Otto Erich Schilling. Hörspielbearbeitung Wolfgang Lohmeier. Regie Robert Vogel. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1952.